Marion, hier ist Guido. Ich habe heute die Bombe erhalten. Schönen Dank. Kompliment an Sven. Völlig unbegründet habe ich ihn ja da fast zur Schnecke gemacht. Sein Vorwort ist ja wirklich schwer in Ordnung. Dann auch ein bisschen rumgeheult, aber naja, gut, das geht durch, das ist akzeptabel. Ja, ich hätte eigentlich von dir wissen wollen, ob Ulrich